Das, dieser Sheikh, dieser Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dass er die Aqidah so herausgearbeitet hat, wie wir sie im Koran und in der Sunna vorfinden. Und dass er nichts hinzugefügt hat, dass er keine Philosophien aufgestellt hat, wie die Ulama ul-Kalam und die Ashaira und so weiter. Sondern dass er sich rein auf Koran und Sunna berufen hat und dass er auf das zurück, auf die ursprünglichen Verständnisse, so auf das ursprüngliche Verständnis der Aqidah zurückgegangen ist, so wie es von den Sahaba und von den Tabi'in und von den frühen Gelehrten des Islam überliefert wird. Und nun, deswegen habe ich mir gedacht, ich lese einfach mal ein paar Sätze vor, aus dem, was er in Bezug auf diese, auf dieses Thema Al-Kufr bit-Taghut vorgebracht hat. Da sagt er, nach der Basmala, ganz am Anfang, ziemlich am Anfang dieses Werkes, Majmu'at al-Tawhid, nachdem er Bismillahirrahmanirrahim sagt, sagt er, I'alam rahimakallahu ta'ala, anna awwala ma faradallahu ala bni Adam, al-Kufru bit-Taghut, wal-Imanu billah. Er sagt, wisse, möge Allah mit dir barmherzig sein. Wisse, möge Allah mit dir barmherzig sein. Wisse, dass die erste Verpflichtung, die Allah dem Kind Adams auferlegt hat, der Kufr gegen den Tawhid ist. Schau. Wisse, dass die erste Verpflichtung, die Allah dem Menschen auferlegt hat, im Kufr gegen den Tawhid besteht. Al-Kufr bit-Tawhid. Anna awwala ma farad Allahu ala ibn Adam al-Kufr bit-Tawhid. Das ist die allererste Verpflichtung, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen auferlegt hat. Al-Kufr bit-Tawhid wal-Imanu billah. Also der Kufr gegen den Tawhid und die Verwirklichung des Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, und der Beweis dafür ist die Rede Allahs, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Ummah, also in jeder Nation, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß, wir haben in jeder Nation einen Gesandten entsandt, also einen Propheten entsandt, der dazu aufrief, Allah anzubeten und sich vom Tawhid fernzuhalten. Wir sehen, dass also alle Gesandten, alle Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala jemals in irgendeiner Nation entsandt hat, die er jemals an ein Volk geschickt oder gesandt hat, dass diese Gesandten und diese Propheten grundlegend zu zwei Dingen aufgerufen haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diese zwei Dinge bestanden darin, dass ihr Allah anbeten sollt und euch vom Tawhid fernhalten sollt. Und dann sagt er weiter, und wir werden auch gleich darüber sprechen, er bringt dann hier die Definition des Tawhid. Er sagt, wer dieser Tawhid ist. Er sagt dann jetzt hier weiter, فَأَمَّا صِفَةُ الْكُفْرِ بِالْتَوْهُودِ. Die Frage stellt sich, wie begehen wir nun diesen Kufr gegen den Tawhid? Allah hat uns den Kufr gegen den Tawhid zur Pflicht gemacht. Zur ersten Pflicht. So wie Allah im Koran sagt, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَوْهُودِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُفْقَى. Allah sagt, wer also den Kufr gegen den Tawhid vornimmt und den Iman an Allah verwirklicht, der hat am festen Griff festgehalten. Der hat an diesem festen Griff festgehalten. Was ist dieser feste Griff? Was ist dieses feste Band? Der hat sich am festen Griff angehalten. Dieser feste Griff, wenn du in den Tafsir schaust, dann wirst du sehen, die Gelehrten sagen, dieser feste Griff, Al-Urwatul Wuthqa, ist La Ilaha Illallah. Das ist La Ilaha Illallah. Und manche Gelehrte sagen, gemeint ist der Iman. Und manche Gelehrte sagen, gemeint ist der Islam. Ibn Kathir sagt ja, und das sind alles, das sind Bedeutungen, die sehr nah beieinander liegen und miteinander verwoben sind. Natürlich, der Iman und der Islam und La Ilaha Illallah, das sind Inhalte, die sehr nah beieinander liegen und einander bedingen und einander in sich tragen. Das heißt, wenn jemand also den Iman verwirklichen will oder den Islam verwirklichen will oder La Ilaha Illallah verwirklichen will, was muss er tun? Allah sagt im Koran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Wer also den Kufr gegen den Tawhid begeht und den Iman an Allah verwirklicht, der hat an La Ilaha Illallah festgehalten. Der hat sich an La Ilaha Illallah festgehalten. Also La Ilaha Illallah, dieses Grundprinzip des Islam, dieser erste Schritt, um Muslim zu werden, worin besteht das? Worin besteht La Ilaha Illallah? La Ilaha Illallah besteht in zwei Dingen. Erstens der Kufr gegen den Tawhid und zweitens die Verwirklichung des Iman an Allah. Und wir sehen, und das sagen wir auch die Gelehrten, Allah subhanahu wa ta'ala hat hier den Kufr gegen den Tawud noch vor dem Iman an Allah erwähnt. Er sagt, فَمَا يَكْفُرْ بِالْتَوْهُودِ. Wer also den Kufr gegen den Tawud begeht, und dann sagt er erst, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, und den Iman an Allah verwirklicht. Warum? Denn du kannst den Iman an Allah nur dann verwirklichen, wenn du vorher Kufr gegen den Tawud begehst. Und das bedeutet, لا إله إلا الله. لا إله, was bedeutet لا إله إلا الله? لا إله, es gibt nichts Anbetungswürdiges außer Allah. Das heißt, النفي مقدم على الإثبات. Zuerst kommt die Negierung und dann kommt die Ausnahme. La ilaha, es gibt keine Gottheit, also es gibt nichts Anbetungswürdiges. La ilaha illallah, yani la ma'buda illallah. Es gibt nichts Anbetungswürdiges außer Allah. Zuerst musst du die Würdigkeit der Anbetung, musst du dich von der Anbetung, wenn du Muslim werden willst, der erste Schritt besteht darin, dass du dich zuerst und zu Beginn von allem los sagst, das an Allahs statt angebetet wird. Und dann erst kann man den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala verwirklichen. Das ist der erste Schritt. Natürlich sagen wir viele Muslime dann, ja, und haben wir ein Problem damit? Wir beten sowieso nur an Allah an. Werfen wir uns etwa vor jemand anderem als Allah nieder? Machen wir Sujud vor jemand anderem oder Ruku vor jemand anderem? Oder beten wir für jemand anderen an als Allah? Oder fasten wir für jemand anderen oder dergleichen? Tun wir dies? Tun wir ja nicht. Aber die Ibadah, der Begriff Ibadah ist im Arabischen weitergespannt und ist im Islam weitergespannt. Zur Anbetung gehört es auch, wen man sich zum Richter nimmt. Jener, der Recht spricht, jener, zu dem du gehst und dem du das Recht zusprichst, Gesetze zu erlassen, halal zu machen, haram zu machen, zu erlauben und zu verbieten. Jener, dem du dieses Recht zusprichst, wenn man jemand anderem als Allah dieses Recht zuspricht, hat man ihm eine gewisse Form der Anbetung entgegengebracht. Die Regentschaft gehört im Islam nur Allah. Allah ist jener, der regiert. Allah ist jener, der die Gesetze macht und der sagt, was ist halal und was ist haram. Und das ist ein Prinzip der Anbetung. Er ist der Herr und er ist der Herrscher und er sagt, wo es lang geht und er sagt, was erlaubt ist und er sagt, was verboten ist. Und das machen leider heute viele nicht, dass sie sich Allah zum einzigen Gesetzgeber nehmen. Und wir werden auch sehen, warum und weshalb. Der Kufr gegen den Tawud besteht darin, dass man sich von diesen Despoten und von diesen Regenten, die in der islamischen Welt nach dem Kufr regieren, dass man sich von ihnen lossagt und dass man sich darum bemüht und dafür einsetzt, dass diese Regenten von ihren Plätzen gewiesen werden. Und dass wieder eine islamische Ordnung in unseren Ländern aufkommt. Eine islamische Ordnung, die darin besteht, dass nur nach den Gesetzen des Islam, nach der Scharia, regiert wird. Das ist die unbedingte Verpflichtung jedes Moslems. Dafür muss sich jeder Moslem einsetzen. Also wie beginnen wir nun diesen Kufr gegen den Tawud? Jetzt werden manche Muslime werden sagen, gut, wir haben also verstanden. Also die Tawarid sind Kuffar. Die Tawarid und die Regenten, die nicht nach dem Islam regieren, gut, das sind also keine Muslime. Haben wir verstanden. Jetzt haben wir also den Kufr gegen den Tawud begangen. Nein, noch nicht. Er sagt hier, also Sheikh Muhammad sagt hier weiter, Muhammad ibn Abdul Wahhab sagt hier weiter, فَأَمَّا صُفَةُ الْكُفْرِ بِالْتَوْغُوتِ, also die Art und Weise, wie wir Kufr gegen den Tawud begehen, besteht darin, أَن تَعْتَقِدَ بُطْلَانَ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ, dass du davon überzeugt bist, dass niemand anderer als Allah angebetet werden darf. Und dass du die Anbetung anderer Wesen außer Allah unterlässt und dass du diese Form der Anbetung anderer Wesen, dass du sie hasst und verabscheust und dass du jene Menschen, die jemand anderen als Allah anbeten, dass du sie zu Kuffar erklärst und dass du ihnen Feindschaft entgegenbringst. Das sind also die vier Prinzipien. Erstens, wir sagen uns los von der Anbetung irgendwelcher Wesen außer Allah. Allah ist der Einzige, der angebetet wird. Wir haben uns von dieser Anbetung anderer Wesen als Allah loszusagen. Wir haben sie zu unterlassen. Wir haben sie zu verabscheuen. Wir haben jene Menschen, die diese Anbetung vornehmen. Wir haben sie zu Kuffar zu erklären und wir haben ihnen mit Feindschaft zu begegnen. Wir sind verpflichtet, ihnen mit Feindschaft zu begegnen. Antuadiyahum. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمُ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Ihr habt für wahr ein schönes Beispiel in Ibrahim und jenen, die mit ihm waren. Ihr habt wahrlich ein schönes Beispiel in Ibrahim und jenen, die mit ihm waren. Worin besteht nun dieses schöne Beispiel? قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ. Als sie zu ihrem Volk sagten, wir sagen uns los von euch. Darin besteht das schöne Beispiel. Ihr habt für wahr ein schönes Beispiel in Ibrahim und jenen, die mit ihm waren. Als sie zu ihrem Volk sagten, wir sagen uns los von euch und von dem, was ihr an Allahs Statt anbetet. Kafarna bikum. Wir nehmen Kufr gegen euch vor. Kafarna bikum. Wabada bainana wabainakum al-adawatu wal-baghda. Und zwischen uns und zwischen euch ist für alle Zeiten Feindschaft und Hass gesetzt. Hatta tu'minu billahi wahdah. Bis ihr den Iman an Allah allein verwirklicht. Also was haben sie gesagt? Worin besteht dieses Vorbild? Sie sagten zu ihrem Volk, inna bura'u minkum. Wir sagen uns los von euch. Das ist der erste Schritt. Wir sagen uns los von euch und von dem, was ihr an Allahs Statt anbetet. Kafarna bikum. Wir nehmen den Kufr gegen euch vor. Und zwischen uns und zwischen euch ist für alle Zeiten Feindschaft und Hass gesetzt. Die Gelehrten sagen dir, er hat hier den Begriff Feindschaft noch vor dem Hass erwähnt. Warum? Weil der Begriff Adawa, die Feindschaft ist etwas, die Feindschaft zeigt sich in deinen Worten und in deinen Taten. Die Feindschaft zeigt sich in deinem Verhalten. Der Hass liegt im Herzen. Also Al-Baghda liegt im Herzen, aber die Feindschaft zeigt sich in deinen Taten und in deinen Worten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat hier die Feindschaft in Wort und Tat noch vor den Hass gesetzt, den wir in unseren Herzen gegen jene Kuffar tragen müssen, die sich gegen Allah gestellt haben. Das heißt, die Feindschaft hat er noch vor dem Hass erwähnt. Und diese Feindschaft besteht auf ewig, bis sie den Iman an Allah verwirklichen. Das ist der Kufr gegen den Tawhut. Wer ist nun dieser Tawhut? Er sagt hier weiter, Muhammad ibn Abd al-Wahhab sagt hier weiter, وَالتَّوَغِيْتُ كَثِيرًا. Es gibt sehr viele Tawarit. Der Tawarit ist der Plural, ist die Mehrzahl von Tawarit. Es gibt viele Tawarit. وَرُؤُسُهُمْ خَمْسًا. Aber ihre Köpfe sind fünf. Also die wichtigsten Tawarit, die größten Tawarit sind fünf. Wer sind sie? Er sagt, الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. Der erste ist der Shaitan, ist der Satan. Ist der Satan, der die Menschen dazu aufruft, jemand anderen als Allah anzubeten. Und Thani, der zweite, der sagt er dann, der zweite, wer ist der zweite Torut? Wer ist der zweite von diesen fünf Köpfen des Torut? Der erste war der Satan. Der zweite, Al-Hakimul Ja'irul Mughayyirul Ihkamillah. Der despotische Regent, der die Gesetze Allahs abändert. Das ist bereits der zweite. Und das trifft heute auf alle Regenten der islamischen Welt zu. Alle unsere Regenten heute tun dies. Al-Hakimul Ja'irul Mughayyirul Ihkamillah. Der despotische Herrscher, der die Gesetze Allahs abändert. Das heißt, der andere Gesetze als die Gesetze Allahs zur Anwendung bringt. Allah macht etwas halal und er kommt und er lässt ein Gesetz durch sein legislatives Organ, durch sein Parlament, durch seine gesetzgebende Versammlung. Was macht er dort? Er erlässt ein Gesetz, das im Widerspruch zum Gesetz Allahs steht. Und das ist die Abänderung der Gesetze Allahs. Allah verbietet etwas, er kommt und erlaubt es. Schaut zum, ein einfaches Beispiel. Allah hat den Riba, hat also Riba, die Zinsnahme und die Zinsvergabe, das Handeln mit Zinsen, die Zinsgabe und die Zinsnahme, er hat diese Zinsgabe und Name verboten. Und der Zins ist eine der größten und gewaltigsten Sünden im Islam. Gilt nicht nur als eine einfache große Sünde, sondern als eine der gewaltigsten und größten Sünden im Islam überhaupt. Der Gesandte alaihi salatu wassalam sagt sogar, in einer Riwayah heißt es, inna dirhama yusibuhu rajulu min arriba a'zamu inda Allahi min sittin wa thalathina zaniyatan yazniha rajul. Min sittin wa thalathina zaniyatan yazniha rajul. Ein Dirham Zinsen, den man nimmt, ist bei Allah gewaltiger als 36 Mal außerehelichen Geschlechtsverkehr zu begehen, als 36 Mal Zina zu begehen, als 36 Mal Ehebruch zu begehen. Dieser Hadith ist in ähnlicher Form bei Imam Ahmad überliefert und ist sahih. Bei Imam Ahmad hat er einen anderen Lafz, dort heißt es, ungefähr soweit ich mich erinnern kann, dirham riban ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lamu annahu riba a'zamu min 36 zaniya. Ein Dirham, den ein Mensch isst, und er weiß, dass es Riba ist, also im Wissen, dass er Riba genommen hat, und er isst ihn, also er nimmt ihn zu sich, er profitiert von ihm, ist schlimmer bei Allah als 36 Mal Zina zu begehen. Und dieser Hadith ist bei Imam Ahmad bis Sanad Sahih überliefert, aber er hat auch andere, es gibt auch andere, die ihn überliefert haben. Tayyib. Und wir wissen aber, und ein Dirham, das ist die ursprüngliche islamische Silberwährung. Ein Dirham macht heute ungefähr, es müsste ungefähr 30 Cent ausmachen. 30 Cent, 35 Cent, sowas ungefähr, ist ein Dirham. Heute in der islamischen Welt, die gesamte Wirtschaftsordnung in der islamischen Welt basiert auf dem Zins. Die gesamte Wirtschaftsordnung, das heißt, heute funktioniert gar nichts ohne Zins in der islamischen Welt. Die Wirtschaftsordnung basiert darauf. Und heute, überall schießen die Wolkenkratzer in den Großstädten der islamischen Welt, schießen aus dem Boden. Selbst in Saudi-Arabien, von dem Land, wo man immer sagt, das große Land des Tauhid und so weiter. Schwachsinn, das hat überhaupt nichts mit Tauhid zu tun. Die größten Wolkenkratzer, selbst in dem sogenannten Saudi-Arabien, sind Banken, Zinsbanken. Banken, deren Aufgabe darin besteht, deren ganzer Reichtum darin besteht, mit Zinsen zu handeln. Und woher nehmen diese Banken ihre Zulassung? Woher nehmen sie die Bewilligung? Woher bekommen sie die Bewilligung, Wolkenkratzer in unseren Ländern zu errichten und die gewaltigsten und größten wirtschaftlichen Institutionen der islamischen Welt zu sein? Wie sind sie so groß geworden? Illegal? Bestehen sie in unseren Ländern illegal und gegen das Gesetz? Die haben gesetzliche Bewilligungen. Sie haben die gesetzlichen Bewilligungen, ihren Riba zu praktizieren. Das ist nur ein kleines Beispiel. Über diese Beispiele, man könnte Bücher darüber verfassen. Über die Abänderung der islamischen Gesetze, über die Außerkraftsetzung der islamischen Gesetze. Die Gesetze sind nicht vorhanden. Die Scharia wird nicht gelebt. Also wie gesagt, das ist bereits der zweite. Der zweite Tawhid, der zweite von den großen Tawarit, von den Köpfen des Tawhid, ist der despotische Regent, der die Gesetze Allahs abändert. Und dann bringt er den Dalil, sagt, وَالدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. Hast du nicht jene gesehen, die behaupten, dass sie den Iman an das, was zu dir herabgesandt wurde und was vor dir herabgesandt wurde, verwirklicht haben? Sie wollen den Tawhid zum Richter und Regenten nehmen. Yuriduna yatahakamu al-Tawhid. Sie behaupten, den Iman verwirklicht zu haben, aber was wollen sie? Sie wollen den Tawhid zum Richter und Regenten nehmen. وَقَدْ أُمِرُوا يَكْفُرُوا بِهِ. Während ihnen doch befohlen wurde, Kufr gegen sie zu begehen, gegen diese Tawarit zu begehen. Während ihnen doch befohlen wurde, Kufr gegen den Tawhid zu begehen. Wir sehen also, jeder Richter, jeder Regent, der nicht nach den Gesetzen Allahs regiert, ist ein Tawhid. Und dann kommt der dritte, also wir haben jetzt den ersten gehabt, Satan. Der zweite ist der despotische Regent, der die Gesetze Allahs abändert. Der dritte, jener Regent, der nach Gesetzen regiert, die nicht von Allah sind, die nicht von Allah herabgesandt wurden. Jener Regent, also das ist jetzt der dritte, der erste war der Satan, der zweite war jener, der die Gesetze Allahs abändert, der also in seinem Land Gesetze erlässt, die im Gegensatz zu Scharia stehen. Der dritte ist dann jener, der mit diesen Gesetzen regiert. Der dritte ist dann jener, der mit diesen falschen, mit diesen Gesetzen, mit diesen selbstgemachten Gesetzen regiert. Alladhi yahkumu bighayri ma anzalallah. Jener, der nach etwas anderem regiert, als das, was Allah herabgesandt hat. والدليل قوله تعالى und der Beweis, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Und jene, die nicht nach dem richten, was Allah herabgesandt hat, das sind die Kafirun. Das sind die Kafirun. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Und jene, die nicht nach dem richten, was Allah herabgesandt hat, das sind die Kafirun. Das sind also jene, die keine Muslime sind. Und dann erwähnt er den vierten und dann erwähnt er den fünften, die heute nicht mit unserem Thema zusammenhängen, deswegen lasse ich sie jetzt aus. Aber ihr habt gesehen, der erste Satan, der zweite ist der Regent, der Gesetze erlässt, der von sich selbst aus Gesetze erlässt oder erlassen lässt in seinem Land. Und der dritte ist jener, der mit diesen Gesetzen regiert. Das sind die Tawarit. Das ist der Tawarit. Was ist unsere Pflicht? Die erste Pflicht, um Muslim zu werden, ist Kufr gegen den Tawhid zu begehen. Und er sagt hier weiter, abschließend sagt der Sheikh in dieser kurzen Risala, sagt er, وَعَلَمْ أَنَّ الْإِنسَانَ مَا يَصِيرُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ إِلَّا بِالْكُفْرِ بِالْتَوْهُد. Und wisse, dass der Mensch den Iman an Allah nicht verwirklicht, dass er nicht Mu'min wird, bis er den Kufr gegen den Tawhid vornimmt. Also niemand ist Muslim und niemand tritt in den Islam ein, niemand tritt in den Iman ein, bis er den Kufr gegen den Tawhid vornimmt. Und er sagt dann weiter, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Und der Beweis ist die Rede Allahs, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Wer also den Kufr gegen den Tawhid begeht und den Iman an Allah verwirklicht, der hat sich am festen Griff angehalten. Also der hat an La ilaha illallah angehalten. Wir sehen also, das ist die erste und wichtigste Verpflichtung. Und deswegen ist es so wesentlich, dass wir über diese Verpflichtung zuerst sprechen und sie klären. Das ist die Basis. Wenn diese Basis nicht geklärt ist, kann man nicht über andere Dinge sprechen. Macht es keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, darüber zu sprechen, über die Akhlaq und über die Umgangsformen und über die vielen Verpflichtungen, die Allah uns auferlegt hat und denen viele Muslime heute nicht gebührend nachkommen. Wir können über diese Dinge nicht sprechen, solange wir keine Basis geschaffen haben. Und diese Basis ist die Aqidah und ist der Tawhid. Und wie gesagt, viele Muslime werden sagen, ja, wir haben das begriffen und wir tragen nun den Hass gegen die Tawarit in unseren Herzen und wir haben uns von ihnen losgesagt und wir haben mit ihnen nichts zu tun und so weiter. Aber so einfach ist das nicht. Unsere Pflicht besteht darin, uns nach allen Möglichkeiten und Kräften dafür einzusetzen, dass diese Tawarit von ihren Thronen gestoßen werden, dass sie die Regierungen verlassen und dass diese Regenten nichts mehr zu sagen haben, dass diese Regierungen gestürzt werden in den Ländern der islamischen Welt, diese despotischen Regierungen, und dass stattdessen eine nach Scharia, nach den Prinzipien der Scharia regierende ein regierendes System geschaffen wird, ein islamisches System, das nur nach der Scharia regiert. Jetzt werden aber viele sagen, ja, was soll ich machen und so. Grundsätzlich ist die Verpflichtung jedes Muslims, besteht darin, diese Leute in Wirklichkeit zu bekämpfen. Das ist die eigentliche Pflicht. So wie Allah gesagt hat, Ya ayyuhalladhina amanu, o ihr, die ihr den Iman verwirklicht, ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillah, ithaqaltum ilal ard. O ihr, die ihr den Iman verwirklicht habt, was ist mit euch, wenn euch gesagt wird, zieht aus im Wege Allahs, also kämpft gegen jene, die das Unrecht begehen, gegen jene Tawarit. Diese Tawarit sind die ersten, die wir zu bekämpfen haben. Was ist, wenn euch gesagt wird, zieht aus gegen diese Tawarit im Wege Allahs, dass ihr schwer zu Boden sinkt? Wieso sinkt ihr schwer zu Boden? Raditum bil hayati dunya? Wieso lässt ihr euch also zu Boden fallen wie ein schwerer Klotz und wollt nicht ausziehen, wollt nicht in den Kampf ziehen? Raditum, dann sagt Allah weiter, Raditum bil hayati dunya min al-akhirah? Liegt es etwa darin, dass ihr dass dieses niedrige Leben, al-hayatu dunya, also das irdische Leben, al-hayatu dunya eigentlich wortwörtlich übersetzt heißt, die niedrigere Form des Lebens. Habt ihr etwa die niedrigere Form des Lebens dem nächsten Leben vorgezogen? Habt ihr etwa das irdische Leben dem nächsten Leben vorgezogen? Liegt es etwa daran? Vielleicht sagen manche, ja, was sollen wir tun? Wir können nicht gegen diese Leute jetzt kämpfen. Wir haben nicht die Möglichkeit. Der Dschihad ist mehr als nur, die Antwort besteht darin, dass der Dschihad mehr ist als nur jetzt die Waffe zu tragen. Du kannst auch mit dem Wort den Dschihad vornehmen. Verkünde die Wahrheit. Verkünde die Wahrheit. Diese Verkündung der Wahrheit ist oft viel gewaltiger für diese Tawarit, als dass du die Waffe gegen sie führst. Ein Wort kann viel mehr ändern, kann oft viel mehr ändern als eine Kugel oder als die Waffe oder sonst was. Das Wort hat viel mehr Gewicht. Deswegen sagt doch der Gesandte alayhi salatu wasalam, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda dhi sultanin ja'ir. Der beste Jihad ist ein Wort der Wahrheit vor einem tyrannischen Regenten. Das hat oft viel mehr Einfluss und kann oft viel mehr erreichen. Die Worte der Wahrheit verändern die Herzen, verändern die Gedanken, verändern die Menschen, bewegen die Menschen. Vielleicht sagt dann aber, ich habe nicht genügend Wissen, um mit dem Wort den Jihad vorzunehmen. Sag ihm, er soll lernen. Vielleicht sagt er dir, ich kann nicht lernen. Sag ihm, dann bring jemanden, der das Wissen hat, und er soll reden. Und unterstütze ihn und gib ihm die, und ermögliche ihm, die Wahrheit zu verbreiten. Bring halt jemand anderen. Wenn du es nicht kannst, bring jemand anderen, unterstütze ihn. Aber heute ist es oft so, dass wir nicht nur diese, wenn jemand dann kommt letztendlich, ohne dass wir ihn vielleicht bringen, wenn jemand kommt, der diese Wahrheit verkünden möchte, was passiert dann oft? Dann sagt man ihm oft, wieso spricht er über diese Themen, diese politischen Themen, das sind alles so brisante Themen und wieso verbrennen wir uns die Zunge, wieso machen wir uns das Leben unnötig schwer? As-sakitu anil haqqi shaytanun akhras. Der Gesandte alayhi salatu wasalam sagt, jener, der die Wahrheit verbirgt, also oder jener, der die Wahrheit nicht spricht, as-sakitu anil haqq, jener, der die Wahrheit nicht spricht, ist ein stummer Satan. Shaitan und Achras ist ein stummer Satan. Also ein Satan, der nicht redet. Ein Satan, der nicht sprechen kann. Aber heute ist es oft viel mehr, also nicht nur, dass wir oft schweigen und die Wahrheit nicht sagen, oder dass viele Muslime oft schweigen und die Wahrheit nicht sagen. Es ist so, wenn dann jemand kommt und die Wahrheit sagen möchte, dann gibt es Muslime, die kommen zu ihm und sagen, sprich doch nicht über diese Themen. Und das ist natürlich eine Stufe, die viel schlimmer ist. Und wie gesagt, das steht in absolutem Widerspruch zu diesem Kufr gegen den Tawhut. Und wir haben gesehen, das ist die allererste Verpflichtung. Und ich weiß, diese Verpflichtung ist unangenehm. Und viele Muslime sind sich dieser Verpflichtung nicht bewusst. Aber das ist, wonach wir am jüngsten Tage als allererstes gefragt werden. Und wir haben gesehen, anhand dieser Ayat und dieser Aussagen, wir haben gesehen, dass die erste Verpflichtung, die Allah dem Menschen auferlegt hat, dieser Kufr gegen den Tawhut ist. Dass du dich nach allen Möglichkeiten und Kräften dafür einsetzt, dass der Tawhut, dass der despotische Regent, der nach dem Kufr regiert, dass er seines Platzes enthoben wird und dass die Scharia wiederkommt. Das ist deine wichtigste Verpflichtung. Und jeder Muslim hat sich nach besten Möglichkeiten, nach aller Kraft, mit der ihm gegebenen Kraft dafür einzusetzen, diese Verpflichtung zu verwirklichen. So gut er kann, dafür existiert er. Und danach wird er am jüngsten Tage als erstes gefragt. Noch bevor er nach dem Gebet gefragt wird. Was hast du gemacht gegen den Tawhut? Inwiefern hast du dich dafür eingesetzt, dass der Tawhut aus dem Weg geschafft wird? Dass der Islam wiederkommt? Was hast du gemacht? Warum? Denn das ist La ilaha illallah. Das erste, die Lossagung vom Tawhut. Die Lossagung vom Tawhut, der Kufr gegen den Tawhut. Das heißt, dass wir im Herzen diese Regenten verabscheuen, uns von ihnen lossagen und dass wir darüber hinaus in unseren Taten und Worten nach Möglichkeit und nach allen Kräften uns dafür einsetzen, dass sich diese Lage ändert. Dafür sind wir verantwortlich. Das ist unsere Pflicht. Und das ist die individuelle Pflicht jedes Einzelnen. Und jeder muss schauen, wie weit er für diese Pflicht arbeiten kann. Und es ist klar, natürlich würden wir diese Pflicht auch verwirklichen, Wenn diese, würden sich die Muslime tatsächlich dafür einsetzen, dass diese Tawarit aus dem Weg geschafft werden, würden sich auch in Wirklichkeit sehr viele Probleme lösen, über die wir viel sprechen. Wir sprechen darüber, wir haben keine Schulen, wir haben keine Kindergärten, wir haben keine Moscheen, unsere Verhaltens- und Umgangsformen sind schlecht, die Muslime haben kein Wissen über den Islam. Ja, wir haben etwas viel Schlimmeres heute, wir haben überhaupt keine Heimat. Wir sind heimatlos, dessen müssen wir uns bewusst werden. Wir sind heimatlos. Was suchen wir überhaupt in diesen Ländern? Was machen wir hier? Wir sind Vertriebene. Und all diese Lösungen, die wir bringen, das sind in Wirklichkeit kurzfristige Lösungen. Dass wir hier eine Moschee errichten, hier in diesem Land, und dass wir hier einen Kindergarten errichten und hier eine Schule errichten und hier unsere Zeitungen und Zeitschriften, das sind Lösungen, ja, das sind wichtige Taten, aber das sind keine endgültigen Lösungen. Das sind nicht die wirklichen Lösungen, das sind kurzfristige Lösungen. Die wirkliche Lösung für dich und für deine Kinder besteht darin, dass es eine Gesellschaft gibt, in der du dich zu Hause fühlst. In der du in Ruhe auf die Straße gehen kannst und dich gut fühlst. Nicht, wenn dein Bart je länger er wird, umso mehr schauen dich die Leute an. Und umso mehr sprechen sie über dich. Und wenn deine Frau, je mehr sie sich bedeckt, umso schwerer hat sie es auf der Straße. Und umso mehr Hemmungen hat sie überhaupt, auf die Straße zu gehen. Und deine Kinder, wenn sie in die Schule gehen, wenn du sie in eine österreichische Schule schickst, Kinder sind Kinder. Was passiert? Sie sitzt vielleicht, deine Tochter sitzt als Einzige mit Kopftuch in der Klasse. Was passiert? Ja, alle verspotten sie. Sie schämt sich und es ist hart für sie, dieses zu tragen. Und die Kinder können nicht auf die Schulanwochen und nicht auf die Skikurse und können nicht das essen, was die anderen essen. Und an sich sollten unsere Kinder ja gar nicht in diesen Schulen sitzen, weil so viel Kufr geredet wird. In diesen Schulen. Was wird da unterrichtet, dass der Mensch vom Affen kommt und dass es keinen Gott gibt? Das sind die Dinge, die in diesen Schulen unterrichtet werden. Musikerziehung. Gibt es das im Islam? Dein Kind muss dort sitzen. Muss musizieren lernen. Das ist im Islam haram. Dein Kind sitzt dort und macht Musik. Hat Musikerziehung jahrelang und bekommt eine Note. Bildnerische Erziehung, zeichnen. Dein Kind muss zeichnen gehen dort. Weißt du, was es zeichnet? Es muss auch Tiere und Menschen zeichnen. Das gilt als eine Kabira, als eine der großen Kabair. Die zeichnerische Darstellung von Menschen und Tieren gilt als eine der großen Sünden im Islam. Allah am jüngsten Tage sagt zu jedem, der ein Lebewesen, also ein Tier oder Mensch gezeichnet hat, sagt ihm, mach es lebendig. Hauche ihm Leben ein. Sagt ihm, hauche ihm Leben ein. Und Allah sagt dann, und der Gesandte Al-Sratu-Sram sagt weiter, وَمَا هُوَ بِنَافِخ. Aber er kann es nicht. Er kann nicht einhauchen. Und er wird so lange bestraft, bis er ihm Leben einhaucht. Und wann wird ihm das Leben einhauchen? Er kann es nicht. وَمَا هُوَ بِنَافِخ. Der Prophet selber Al-Sratu-Sram sagt, und er wird ihm nie das Leben einhauchen. Diesem Bild. Unsere Kinder müssen dort zeichnen. Und vieles mehr. Diese Lösungen sind kurzfristig. Wir haben heute keine Gesellschaft. Und natürlich, das sind Dinge, die Errichtung dieser Gesellschaft, das sind Dinge, die weit über unsere Möglichkeiten heute hinausgehen, das ist richtig. Aber eines ist klar, würden die Muslime begreifen, dass dies ihre erste und wichtigste und essentielle Verpflichtung ist, nämlich der Kufr gegen den Tawhut, die Beseitigung des Tawhut, dann hätten wir heute eine islamische Gesellschaft, wo wir uns zu Hause fühlen und wohlfühlen. Und wo du dir keine Gedanken über deine Zukunft machen brauchst und über deine Kinder und wo du leben sollst, sollst du hier leben oder sollst du lieber in unseren Ländern leben. Und es ist leider so, dass es in unseren Ländern oft viel schwieriger ist als hier. Leider ist es so, dass du in unseren Ländern den Islam oft viel weniger verwirklichen kannst als hier. Versuch zum Beispiel mal in der Türkei zu leben oder in Tunesien oder so. Da kann deine Tochter nicht einmal mit Kopftuch irgendwo hin in eine Schule gehen. Hier in diesem Land gibt es eine religiöse Freiheit, eine sogenannte Religionsfreiheit, die es in den meisten Ländern oder vielleicht in überhaupt keinem Land der islamischen Welt gibt. Weil so frei und so offen kannst du auch nirgends sprechen. Und in manchen Ländern musst du aufpassen, wie du dich anziehst. Und du weißt, in den meisten Ländern der islamischen Welt hast du mit dem Bart Probleme. Und in manchen Ländern ist es per Gesetz verboten, dass die Frau mit bedecktem Haar irgendeine öffentliche Stelle betritt. Keine Schule, keine Universität, kein Gericht, kein Amt, nichts. Oft ist es in diesen Ländern viel schwieriger. Und vor allem in unseren Ländern kannst du oft, ich sage nicht immer, aber oft, oder für viele Leute gilt das, kannst du für den Islam viel weniger machen als hier. Und deswegen, wie gesagt, das ist die wichtigste Verpflichtung, nicht etwa Nicht etwa aufgrund dieser Punkte, die wir jetzt am Schluss erwähnt haben. Der Kufr gegen den Tawud ist die wichtigste Verpflichtung, weil Allah sie im Koran, wie wir gesehen haben, zur ersten und zur wichtigsten Verpflichtung gemacht hat. Und sie zur Bedingung, der Kufr gegen den Tawud ist der Bedingung, ist die Bedingung dafür, den Iman an Allah zu verwirklichen. Es gibt keinen Iman an Allah, solange man keinen Kufr gegen den Tawud begangen hat. نقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا